Hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Heute die Ausgabe 94 und ich habe wieder einen Gast bei mir im virtuellen Studio und zwar den Andreas. Hallo Andreas. Hi. Vielleicht stellst du dir mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst. Ja, gerne. Also Andreas Reckert-Loll ist mein Name. Ich bin Referent im BMI. Referat DG22, digitale Souveränität für die IT der öffentlichen Verwaltung und leite auch noch die Projektgruppe Zendis. Da erkläre ich gleich mal ein bisschen mehr dazu, was das genau heißt und wofür die Abkürzung steht. Und ich leite gemeinsam mit NRW die AG Cloud Computing und digitale Souveränität des IT-Planungsrates. Ja, und genau deshalb habe ich dich eingeladen, weil Zendis, werden wir ja gleich erklären, wofür das steht. Es wird sehr viel um Souveränität und Open Source gehen, denke ich, heute. Aber erklär doch mal die PG Zendis. Ja, PG Zendis, also Projektgruppe vielleicht erstmal für Zendis. Zendis steht für Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Die Abkürzung wird das eine oder andere Mal scherzhaft immer in Verbindung gebracht mit so einem Marmeladenhersteller. Das sind wir natürlich nicht. Nein, es geht eigentlich darum, dass wir uns darum kümmern, dass wir ein Zentrum für digitale Souveränität für die öffentliche Verwaltung aufbauen wollen, da verschiedene Konzepte geschrieben haben und jetzt quasi an dem Punkt sind, dass wir in die Umsetzung gehen wollen, wir das mit den Ländern und auf Bundesressortebene auch besprochen haben, schon um Grundsatzbeschlüsse herbeizuführen. Und jetzt geht es im Endeffekt wirklich darum, wie schaffen wir es, das Thema auf die Straße zu kriegen. Und vielleicht nochmal zum Thema, was soll dieses Zentrum überhaupt? Weil Zentrum für digitale Souveränität, riesenbreiter Begriff. Digitale Souveränität an sich ja ein breiter Begriff. Uns geht es im Endeffekt darum, dass wir in der ersten Ausbaustufe uns darum kümmern wollen, mehr Open Source, ich sag's mal ganz platt, in die Verwaltung zu drücken. Also wie schaffen wir es, mehr Open Source für die Verwaltung verfügbar zu machen, mehr Open Source in die Verwaltung zu bekommen und da gibt es ein paar Hintergründe, wo das herkommt, aber da kann ich gleich nochmal was sagen, warum genau wir diesen Weg eingeschlagen haben. Was bedeutet dann konkret mehr Open Source? Also geht ihr da tatsächlich in die Richtung Public Money, Public Code? Genau. Es geht wirklich darum zu überlegen, wie schaffen wir es, Lösungen, also die andere Frage ist ja, wir fangen mal vorne rum an, warum wird vielleicht wenig Open Source gerade verwendet in der Verwaltung? Weil man regelmäßig immer hört, die Lösungen sind nicht passgenau, nicht skalierbar, ich kriege keinen Service dafür. Also verschiedenste Vorurteile, die ja Open Source immer wieder entgegenschwappen. Und daher ist ein bisschen noch die Motivation entstanden, okay, wir müssen eine zentrale Organisation, Institution gründen, die dafür Sorge trägt, dass die öffentliche Verwaltung passgenaue, skalierbare und bedarfsgerechte Open Source Lösungen bekommt. Also wie schaffen wir es, das, was vielleicht die ein oder andere Kommune, Stadt, das ein oder andere Land, der ein oder andere IT-Dienstleister jetzt schon macht, sich mit Open Source beschäftigt, auch investiert in Open Source, sei es entweder durch eigene Ressourcen oder auch durch finanzielle Unterstützung, durch Aufträge. Warum bündeln wir das nicht? Warum versuchen wir das nicht zu zentralisieren? Weil, Stichwort Fachkräftemangel und verschiedene andere Herausforderungen, vor denen wir alle miteinander stehen im öffentlichen Dienst, das sind einfach Rahmenbedingungen, wo wir uns gesagt haben, okay, wir brauchen etwas oder eine Institution, die dafür Sorge trägt, dass wir mehr Open Source nutzbar machen für die Gesamtverwaltung und das auch gekoppelt mit Beratungsleistung, das gekoppelt auch mit Unterstützungsleistung in verschiedensten Hinrichtungen oder verschiedensten Richtungen, um wirklich das Thema auch zu treiben so ein bisschen. Also so eine zentrale Institution, die dafür Sorge trägt, das Thema voranzubringen. So. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Das klingt schon mal hervorragend und ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, aber jetzt kommt mir direkt das Thema Ausschreibung in den Kopf. Das habt ihr, du lächelst schon, wahrscheinlich habt ihr das schon mehrfach gehört, weil Software kann ich ja oder muss ich ja ausschreiben und Open Source Software kann ich mir theoretisch von einem Repository nehmen, installieren und betreiben. Genau. Seid ihr auch dabei, hier Empfehlungen zu geben oder vielleicht sogar eine Regelung in Gesetze mit einfließen zu lassen, dass es mit der Ausschreibung einfacher ist? Nein, man muss ja zwei Dinge machen. Das eine ist ja die Verfügbarkeit erstmal sicherstellen, dass man eine Alternative überhaupt hat. Das hast du ja gerade schon gesagt, Code-Repository. Das ist eins der Dinge, die wir auch machen. Also wir sind gerade dabei und das ist quasi, ich sag mal so, die ersten Schritte, die wir von Zendis gerade gehen schon. Wir haben gemeinsam mit Baden-Württemberg und NRW ein Projekt gestartet, um ein Code-Repo aufzubauen, eine Open-Source-Plattform, die im Endeffekt dann auch Zendesk zukünftig als Trägerschaft übernehmen soll, weil so ein Code-Repo ja nicht alleine funktioniert. Da braucht man auch ein paar Leute, die sich drum kümmern. Und wir wollen auch genau damit auch sicherstellen, dass wir solche lizenzrechtlichen Themenstellungen dabei arbeiten, Empfehlungen geben, auch Rahmenbedingungen schaffen, wo man sagt, okay, ich verstehe jetzt, wenn ich Software runterlade und nutze, ist das das eine. Das zweite ist, wie komme ich dann an Service? Und wenn ich den Service nutzen will, dann muss ich ihn ausschreiben beispielsweise. Also wo ist der Unterschied zwischen dem ich sag mal, Enterprise Agreement von anderen großen Herstellern aus den USA und was ist das, wie kann ich es mit Open Source eigentlich auch anders machen? Und das sind, glaube ich, Sachen, die man auch kommunizieren muss erstmal. Also es gibt da viele Wege, viele Möglichkeiten, die auch alle nicht hochkomplex sind, glaube ich. Beziehungsweise das, was wir wissen, ist nicht hochkomplex. und damit kann man ja schon mal arbeiten. Man muss auch kommunizieren. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, also zum einen muss man die Leute an die Hand nehmen, muss man beraten. Ich sage immer so scherzhaft, wenn wir, ich sage mal, aus dem kommunalen Bereich, wir haben, in der Kommune ist der IT-Verantwortliche gleichzeitig der Veterinär und gleichzeitig der Hausmeister. Das heißt, er muss sich um ganz viele Dinge parallel kümmern. Das heißt, er sagt von sich aus wahrscheinlich und verständlicherweise auch, ich nehme lieber ein Enterprise Agreement eines großen Unternehmens und dann bin ich rundum sorglos. Und dann muss man ihm erstmal erklären, ja, kannst du machen, aber du kannst auch einen anderen Weg gehen und da kriegst du deine Services und da kriegst du auch dein Rundum-Sorglos-Paket, nur halt etwas anders. Und dann hast du auch die Chance, wenn du über Open-Source-Software gehst, dass du die Unterstützungsleistung, den Service nicht nur von einer Firma kriegen kannst, sondern vielleicht von 3, 4 Firmen, je nachdem, wie groß das Ökosystem dahinter ist. Und das muss man, glaube ich, erstmal kommunizieren. Das weiß ein Teil der Dienstleister, das weiß auch ein Teil der jeweiligen IT-Verantwortlichen, aber ich glaube, es wissen noch längst nicht alle. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man die ein Stück weit helfen kann dann. Ich glaube, man muss auch ein bisschen das Umdenken anstoßen. Also wenn ich jetzt, um gleich mal das nächste Thema aufzumachen, in Richtung Desktop-Software gehe, da kaufe ich Lizenzen, die kann ich wunderbar ausschreiben. Ich sage, ich brauche 500 Lizenzen von Microsoft Windows. Das kaufe ich einfach ein. Wunderbar, Haushälter ist zufrieden. Ich kann es überall installieren und ich weiß, wo ich meinen Support herkriege und ich weiß, dass ich die Software wunderbar nutzen kann. Open Source Software, jetzt gehen wir mal in Richtung Linux. Ja, das kann ich mir einfach kostenlos irgendwo runterladen. Oder ich kaufe mir eine Distribution, da habe ich muss ich keine Lizenzen für kaufen, sondern ich kaufe mir einfach die CD im Zweifel oder ich lade es mir auch von irgendeinem Repository runter und da habe ich große Probleme mit dem Haushälter, dass da noch ein bisschen was anderes hinten dran hängt, dass ich sage, ich kaufe jetzt nicht mehr einmal das Komplettpaket inklusive Lizenzen und dann suche ich mir einen Support, sondern ich kaufe mir quasi direkt den Support ein und sag, du sollst mir bitte folgende Software betreiben und supporten. Ich glaube, da ist noch ein großes Umdenken zu tun. Ja, ja. Und auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung, das Customizen, was man ja selber hat. Also das Thema, was wir, Stichwort digitale Souveränität, wenn ich souverän handeln will, heißt das nicht, dass ich Autarkie will, aber ich will ja zumindest selbst entscheiden können, was ich habe und ich will mitgestalten können. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass ich Einfluss nehmen kann, irgendwie auf das Produkt, was ich dann nachher nutzen will. Die Größe oder die Möglichkeit ist natürlich bei Open Source viel, viel größer, als bei großen Hyperscalern eben wieder Einfluss drauf zu nehmen. So, und das ist ein großer Vorteil, dass man dann auch erklären muss, okay, du nutzt ein Produkt, das Produkt entwickelst du weiter vielleicht, stellst auch wieder Open Source, nimmst von der Community was mit, an Weiterentwicklungspunkten auch. Und dann geht es wirklich darum, dass du beim Service diesen Service separat ausschreiben kannst. Und das ist sicherlich bei allen Leuten nicht so wirklich im Kopf drin, was da für Rahmenbedingungen vorherrschen. Und wir sind auch gerade in den Gesprächen mit der ZIP beispielsweise, zentrale IT-Beschaffung, wie wir solche Sachen vernünftig aufschreiben können. Da gibt es auch schon Leitfäden zu, aber ich glaube, das muss man noch detaillierter, noch besser darstellen. Einfach. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt schlecht gerade dargestellt ist, aber einfach die Informationen breiter streuen, damit auch alle verstehen, wie das Konstrukt ist. Und so wie du selber auch schon gesagt hast, da muss ein Umdenken stattfinden. Ne, also das war mal früher hieß immer, was nichts kostet, ist auch nichts wert, so ungefähr. So, das ist aber, ja, das stimmt aber im Bereich Open Source einfach nicht. Ja. Da kann ich übrigens die Coinno empfehlen, also das Kompetenzzentrum für innovative Beschaffung, die sich mit dem Thema auch stark beschäftigt haben und tatsächlich auch vom Wirtschaftsministerium, glaube ich, unterstützt werden. Also die sind da echt ganz fit mit innovativen Ausschreibungsmöglichkeiten. Ja, wir wollen ja genau mit Zendes auch diesen Arbeitsmuskel im Endeffekt stärken, der diese Dinge immer zusammenbringt. Also dass man im Endeffekt auch diese zentrale Institution, die wir da gründen wollen, dafür Sorge trägt, die verschiedenen Aktivitäten, die es gibt, mal zusammenzufassen, Informationen bereitzustellen, damit man auch weiß, wo liegt etwas. So, ne? Ich kann dir jetzt auch 2 Stellen erzählen, wo was liegt und wo man Informationen kriegt. Dann kann der nächste mir wieder 3 Stellen erzählen. Aber ich glaube, für die breite Masse müssen wir in der Lage sein, diese Sachen mal zu bündeln, gezielt vorzuhalten und zu sagen, hier, da kriegst du die Informationen für das Produkt, für die Produkte. Da gibt's für Service etwas. Wie schreibe ich den Service aus? Welche anderen Möglichkeiten habe ich noch, dass man das so ein bisschen mal zusammenhält? Und das wollen wir quasi neben verschiedenen anderen Funktionen auch in Zendes bündeln, so ein bisschen. Und da wollt ihr dann auch so eine Art Plattform bauen oder wollt ihr da gleich dieses Open Code Repository mitnutzen, um diese Informationen bereitzustellen? Nee, wir wollen das quasi über die Plattform, also über das Open Source Code Repository, ist ja nicht nur das Repository an sich, sondern was wir machen, ist ja eine große Plattform aufbauen. Das heißt, wir wollen ja bewusst über diese Plattform, ich sage mal scherzhaft, auf diese Schaufenster installieren, damit alle sehen können, was es gibt und worauf man zurückgreifen kann und auch die Möglichkeit der Diskussion, der Kollaboration einrichten und so weiter und so fort. Also das ist etwas, wofür wir dieses Code Repo jetzt ja gerade aufbauen, initial, diese Plattform initial aufbauen. Und die soll einfach weiterentwickelt werden, sodass wir dann wirklich nachher über diese Plattform von der Verwaltung für die Verwaltung Open-Source-Produkte zur Verfügung stellen, die dort genutzt werden können, die dort weiterentwickelt, die gewisse Sicherheitsstandards erfüllen, die gewisse Rahmenbedingungen erfüllen. Wir sind auch gerade am Überlegen, wie wir es schaffen, so eine Art Ranking-System aufzubauen. Also ich will jetzt nicht sagen Amazon-Sterne-System, weil das hat mit Souveränität auch wieder nicht allzu viel zu tun. Aber dass sowas in die Richtung halt quasi, dass mit auch der Nutzer sehen kann, okay, da habe ich auf jeden Fall keinen Spaghetti-Code, da habe ich die und die Rahmenbedingungen, das und das, die und die Checks sind durchgelaufen, die Dokumente liegen vor und so weiter und so fort, damit ich auch weiß, okay, für die und die Produkte habe ich eine gewisse Sicherheit und weiß auch, dass ich das gut verwenden kann. So, mhm. Und dann kriege ich auch die Unterstützungsleistung, wer kann mir Service dafür vielleicht verbieten. Und wollt ihr das BSI mit einbinden, dass die so Standard-Reviews machen oder ähnliches? Genau, also wir haben im Endeffekt gerade in verschiedenen Prozessschritten und Schnittstellen, die wir gerade noch ausdetaillieren müssen, mit dem BSI beispielsweise, mit anderen Beteiligten, die ZIP hat ja gerade schon genannt, oder wir haben ja die FITCO beispielsweise, auch also Schnittstellen in verschiedensten Bereichen, die wir ausdifferenzieren müssen, wo es dann genau um das geht, okay, wie kann jetzt das BSI unterstützen, wo kann es unterstützen, wie detailliert kann es unterstützen, was können wir automatisiert machen, was können wir nicht automatisiert machen, weil natürlich auch das BSI sich nicht nachher die Millionen von Zeilen Code durchlesen kann, sondern da müssen wir uns überlegen, welche Rahmenbedingungen können wir schaffen, damit wir grundsätzlich BSI zertifiziert, ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie auch immer was, eine Art Label bekommen, dass wir sagen, okay, datenschutzmäßig, IT-sicherheitsmäßig und so weiter und so fort sind folgende Prüfschritte erfolgt und wir können euch zumindest mit gutem Gewissen sagen, das Produkt kann das und das, damit wir einfach wirklich auch diese Sorge und diese Angst nehmen, dass es halt immer, ich sag mal, Spaghetti-Code irgendwie nur ist, der im Repository rumliegt. So. Wenn ich mir noch was wünschen dürfte, wäre das eine datenschutzrechtliche Freigabe. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass nicht nur jedes Bundesland, sondern tatsächlich auch fast jede Gemeinde oder jede Kommune nochmal eine datenschutzrechtliche Freigabe für eine Software macht. Das heißt, wir haben dann zwar alle wunderbar Open-Source-Software, die wir alle nutzen können, aber in jeder Kommune kommt der Datenschützer und muss nochmal eine datenschutzrechtliche Freigabe dazu machen. Also das wäre tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob wir das für alle pauschal freigeben können, aber das ist ja etwas, was wir versuchen gerade, also wo wir auch gerade, wir haben auch eine Kanzlei, die uns dabei unterstützt bei dem Thema, gerade versuchen auch diese Themen zu identifizieren, wo können wir überhaupt zentral auch etwas vorgeben und wo können wir auch zentral etwas für alle irgendwie vorarbeiten. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich weiß, dass wir das Thema auf der Roadmap haben und auch überlegen gerade, was können wir genau alles tun, welche Rahmenbedingungen können wir schaffen. Aber dass wir das als Freigabe, sag ich mal, für alle anderen beteiligt mit haben, ist mir zumindest bis jetzt nicht bekannt. Aber ich nehme das mit, finde ich einen guten Punkt. Wenn es wenigstens eine Empfehlung wäre, wo der Datenschützer einfach da drüber geht und sagt, ja, kann ich folgen und setzt seine eigene Unterschrift drunter. Das wäre schon mal Riesenfortschritt. Das ist das, was wir auf jeden Fall machen wollen. Also das ist nur der Punkt. Man muss immer so ein bisschen gucken. Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung, auch Ressorthoheit. Die Thema Freigabe, Vorgabe ist immer so ein bisschen schwierig. Empfehlung ist etwas, was wir auf jeden Fall aussprechen werden in diesen Bereichen. Das meinte ich vorhin mit diesem Ranking-System, wo wir dann quasi sagen können, okay, das sind Grundlagen. Deswegen kriegst du nachher 3 Sterne, 4 Sterne oder 5 Sterne oder wie auch immer etwas. Wie genau das nachher aussieht, müssen wir mal gucken. Da sind wir jetzt auch deswegen auch gerade mit dem Proof of Concept so ein bisschen dran, mit dem Code-Repository das einfach mal zu evaluieren. Wie könnte denn sowas genau nachher aussehen? Das Open Code Repository, wer kann denn dann daran auch partizipieren? Ist das offen? Also können dann quasi, ich weiß jetzt nicht, also vielleicht so Hobbyentwickler oder interessierte Bürger da einfach mitentwickeln? Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen wer kann ein Projekt anlegen und wer kann nachher mitentwickeln. Wenn wir sagen, wir wollen das mit einem gewissen Nutzerkreis, für einen gewissen Nutzerkreis haben, auch mit gewissen Vorgaben, auch mit gewissen Empfehlungen bestücken, dann sind wir nachher so ein bisschen im Thema Wettbewerbsrecht und wettbewerbsmäßig, was können wir tun und was dürfen wir als öffentlicher Dienst an Empfehlungen geben, damit wir nicht wettbewerbsverzerrend einwirken. So. Und es ist so, dass natürlich jeder ein Projekt anlegen kann, aus dem öffentlichen Dienst heraus, sage ich jetzt mal. Also jeder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der entsprechend dort angemeldet ist, kann ein Projekt anlegen. Was wir nicht wollen, ist im Endeffekt, dass nachher die Industrie oder andere neue Projekte anlegen und das als Werbeplattform quasi nutzen für sich. Okay. Sondern wir sagen bewusst, okay, wenn du Bedarf hast, legst du ein Projekt an und dann läuft es über jedem anderen Repository auch. Du kannst dich anmelden als Entwickler von außen, du kannst dich anmelden als Privatmensch, der mitentwickeln will. Das heißt, du kannst als Lieschen Müller tagsüber im Unternehmen da hauptberuflich dann arbeiten und wenn du abends zu Hause noch tolle Ideen hast, die du nachentwickeln willst, machst du halt privat nochmal. Also das kannst du schon machen. Es geht mehr so um das Thema, wir müssen gewisse Einschränkungen einfach machen im Sinne von, wer darf Projekte anlegen und wie werden die nachher beworben. Alles andere ist im Endeffekt wie bei jedem anderen Repository auch. Also ganz klar Public Money, Public Code und das soll für alle zugänglich sein. Und wir wollen ja auch bewusst keine Forks irgendwie bilden, sondern wir wollen ja bewusst auch an der Open Source Community partizipieren. Von daher wäre es ja auch blöd, wenn man sich da irgendwie abschottet, sondern das muss schon so sein, dass da auch andere auch mitentwickeln können. Wie gesagt, einzige Einschränkung ist so ein bisschen, wir wollen halt nicht, dass jeder etwas anlegen kann, damit wir es nicht nachher als Werbeplattform für Unternehmen machen, sondern eher ich öffentlicher Dienst habe ein Interesse, ich Kommune, ich Stadt, ich Land habe ein Interesse an folgendem Projekt, das lege ich an. Und dann können alle mit drauf mitarbeiten. So. Und kann ja auch sein, dass man, das ist etwas, was wir auch, was ich ja vorhin schon meinte mit dem Thema starker Auftraggeberrolle, Zendes, wir wollen ja auch vielleicht bewusst Projekte einfach mal ausschreiben und sagen, hör mal zu, keine Ahnung, Elements, entwickeln mir Matrix in die und die Richtung weiter. Mhm. Dann schreibe ich das aus, vielleicht gewinne ich Element, vielleicht gewinnt irgendwer anders. Und dann will ich ja nachher, dass ich das Projekt entsprechend auf meinem Repository machen und auch alles ablegen nachher, damit ich auch nachher vollen Zugriff habe und das Ganze auch wieder weiterentwickelt werden kann gemeinsam. Und bei so einem Repository, was so offen ist, stellt sich mir gleich die Frage, du hast vorhin schon gesagt, mit Forks, da gibt es ja auch das Thema Pull-Requests, also das heißt, wenn ich einen Code beisteuere, landet der nicht sofort im Hauptcode-Strang, also im Master. Wer ist dann zuständig dafür, dass diese Pull-Requests quasi bearbeitet oder wer reviewt diesen ganzen diese Pull-Requests? Also grundsätzlich ist natürlich immer der das Projekt angelehnt hat, für die Pull-Requests irgendwie ein Stück weit verantwortlich. Was wir aber machen wollen, da sind wir gerade in der Prüfung, wie wir das Ganze unterstützen können natürlich. Also wie wir über Zendes, die ja die Trägerschaft so ein bisschen über dieses Code-Repo übernehmen soll, auch da die Möglichkeit haben zu unterstützen oder mitzuarbeiten zu können. Das hängt natürlich immer so ein bisschen projektmäßig davon ab, wie groß ist das Projekt. Mhm. Also bei allen Projekten, die wir über Zendes laufen lassen, die wir über Zendes auch mitkontrollen, werden wir natürlich versuchen, das auch mit zu übernehmen danach. Hängt natürlich nachher davon ab, wie viele Projekte sind es, wie viel Manpower haben wir nachher, wie viele Stellen haben wir, wie viel Personal haben wir. Aber grundsätzlich ist die Idee im Endeffekt bei den, ich nenne es mal, großen Projekten und zentralen Projekten, die wir über Zendes laufen lassen wollen. Also Messenger ist so ein Ding, was eigentlich alle brauchen. Ja. So, dann macht es einfach nur Sinn, dass man das zentral macht und dann entsprechend auch diese Dinge zentral bearbeitet. So. Und ihr wollt dann auch so eine Art Community Management bei euch in Zendes mit etablieren? Ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch diese Dinge und dieses Community, also im Endeffekt ist ja so, wir haben aktuell wenig Verbindung zwischen der Open Source Community und der öffentlichen Hand. So, das ist mal in einzelnen Personen, die da viel tun, in einzelnen Organisationen, die da viel tun, wie Stadt Dortmund oder sowas, wo ich weiß, die machen da ganz viel. Mhm. Und das wollen wir halt versuchen, schon ein bisschen mehr zu, ich will, professionalisieren ist der falsche Begriff, weil damit tue ich den anderen Unrecht. Aber es geht im Endeffekt darum zu überlegen, wie können wir sowas auch gemeinsam bündeln, so ein bisschen. Mhm. und dann auch bewusst mit der Community auch vielleicht mal gemeinsam Events machen, um auch mal nicht nur wir fordern von der Community, um auch der Community mal so ein bisschen zu zeigen, was will die öffentliche Hand eigentlich, was ist der, also öffentlicher Dienst ist ja auch meistens so nicht immer das, was nach außen so als besonders attraktiv wahrgenommen wird. Ja. Da muss man nochmal gucken, wie kann man das gegenseitig ein bisschen bewerben. Und man muss auch natürlich das, was wir brauchen, auch ist neben der, ich nenne es mal, ehrenamtlichen Community, auch die professionalisierte Community, also die professionalisierte Open Source Community, damit wir auch entsprechend ein großes Ökosystem aufbauen können, wonach auch das ganze Thema Service raus entsteht. Das eine ist ja das Thema Produktverfügbarkeit, das zweite ist das Thema ja auch, wo kriege ich nachher den Service her? Und deswegen muss man, glaube ich, auch gezielt überlegen, wo kann ich auch bewusst Projekte an Unternehmen rausgeben, mittelständische Unternehmen innerhalb von Deutschland, in Europa, um auch bewusst hier ein Ökosystem aufzubauen und die zu fördern, um auch nachher neben den Produkten auch entsprechende Gegenleistungen auch im Bereich des Services nachher bekommen zu können. Da bringst du mich gleich auf eine neue Frage. Also du hast gerade gesagt Messenger. Wir nehmen jetzt einfach mal an, es wird ein Messenger entwickelt, der kommt auf dieses Repository und es findet sich jetzt niemand aus der ehrenamtlichen Szene, um den Messenger weiterzuentwickeln. Und das heißt, ich müsste irgendjemanden beauftragen oder die öffentliche Hand müsste jemanden beauftragen. Wer beauftragt und vor allem wer bezahlt das dann? Also die Idee ist momentan, dass wir das über Zendes abwickeln und da Zendes soll Bund Länder finanziert werden. Königsteiner Schlüssel im Idealfall, alle bezahlen ihren Anteil. Darüber würden entsprechend dann die Projekte auch bezahlt werden. Das heißt also, der größte Anteil von Zendes sind im Endeffekt Projektmittel, die wir gerade einkalkulieren. Okay. Und diese Projekte würden dann darüber gestafft, dass man anfängt über, das ist so, dass der Prozessschritt, den wir im Endeffekt ja auch schon mit den Ländern und mit der Bundesebene ja auch schon besprochen haben und auch schon freigegeben haben, wir haben IT-Rats und IT-Planungsratbeschlüsse grundsätzlich zu den Themen, dass wir über eine Roadmap festlegen, was sind die wichtigen Projekte, worum müssen wir uns kümmern. Mhm. Dafür setzen wir das Geld auch ein. Dafür kann ich entsprechend mich dann auch darum kümmern, dass diese Projekte weiterlaufen, unterstützt werden und genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch eins der Vorurteile, die man gegenüber der Open Source immer wieder in den Raum schmeißt. Was mache ich denn, wenn die Community sich nicht mehr kümmert? Mhm. Ja, dann beauftrage ich halt eine Firma und die kümmern sich entsprechend dann darum. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man auch nochmal erklären muss, dem einen oder anderen. Es gibt ja nicht nur die eine, die so etwas dann kann. Es gibt ja mehrere Unternehmen, die so etwas dann weiterentwickeln können für einen. Und da muss man einfach sagen, okay, dann müssen wir halt dafür Mittel vorhalten, dass wir dann sicherstellen können, auch für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre, ist der Messenger da, ist zur Verfügung und wir können ihn alle nutzen und wir sorgen dafür, dass er zumindest für den Bedarf des öffentlichen Dienstes in Deutschland auch weitergepflegt wird. Mhm. Aber nichts anderes mache ich ja bei anderen kommerziellen Produkten ja auch. Also wenn ich eine proprietäre Software nehme von einem kleinen Unternehmen, gebe ich denen ja auch immer Geld, damit das Produkt weiter am Leben bleibt. So, und nichts anderes würden wir hier auch machen, nur mit dem Vorteil, dass das dann wieder allen zugutekommen würde, nicht nur dem öffentlichen Dienst. Mhm. Jetzt sitze ich ja hier in Bayern. Wie wäre es, wenn es ein Projekt gibt, was nur noch, ist irgendwann mal gestartet worden, das war erfolgreich, es ist eingesetzt worden und es wird nur noch von Bayern benutzt und es muss auch weiterentwickelt werden für Bayern. Würden die Mittel dann trotzdem über Zendes gehen, auch wenn es nur ein einziges Bundesland nutzen möchte? Weil das wäre ja ungerecht also gegenüber den anderen. Genau, man muss das sicherlich nachher als Einzelfall prüfen, weil wenn ich jetzt Zentrum, also wir wollen Zendes als GmbH aufsetzen. Wir hatten erst an eine Stiftung gedacht, Stiftung hat aber ein paar Probleme und ein paar Herausforderungen, deswegen gehen wir momentan von einer GmbH aus. Mhm. Und diese GmbH hat ja entsprechend dann Steuerungsgremien, Aufsichtsräte und so weiter und so fort, die Themen steuern. Und da muss man natürlich gucken, wie entscheiden die nachher, welche Produkte werden gefördert und welche Produkte werden nicht mehr gefördert. Das ist dieses Thema Roadmap, was ich sagte. Mhm. Das kann natürlich im Extremfall dazu führen, wenn ein Land sagt, ich habe hier nur noch den Bedarf, alle anderen haben das nicht mehr, dass man sich dann überlegen muss, okay, wie geht man mit diesem speziellen Fall um? Gibt jetzt nur das Land speziell Geld in Zendes rein? Kann man ja auch machen. Man kann ja auch neben dem, ich sag mal, Grundzulagen-Thema auch projektfinanziert entsprechend solche Dinge fördern. Und dann kümmert sich trotzdem Zendes als Arbeitsmuskel darum, dass dieses Projekt weiterläuft. Oder es ist ein Projekt, was alle Geldgeber, sage ich jetzt mal, interessiert, dann wird es von allen entsprechend mitgetragen. Die beiden Möglichkeiten bestehen aber natürlich. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir versuchen, mit Zendes diesen zentralen Arbeitsmuskel erstmal zu etablieren, der sich darum kümmert, der auch das Know-how hat, der die Fähigkeiten hat, auch mit dem passenden Personal solche Projekte auch zu unterstützen und umzusetzen überhaupt. Das halte ich für eine ziemlich große Herausforderung. Also ich bin ja, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich bin ja selber in einer so einer Entwicklergemeinschaft dabei, in Entscheidungsgremien, und da ist es schon schwierig, wer was bezahlt, wie ist das Thema mit Investitionssicherheit und so weiter. Das wird ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Ja, gar keine Frage. Also um dich zu beruhigen, ich glaube, ich mache seit 2007 föderale IT-Projekte in verschiedensten Hinrichtungen. Von daher kenne ich das Thema Abstimmung und Herausforderungen, und dass natürlich Föderalismus IT-Projekte nicht immer leichter macht, ist auch, glaube ich, allen klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man das trotzdem immer alles hinkriegt und auch viele Sachen hinbekommen hat in der Vergangenheit und auch zukünftig hinkriegen wird. Also die Frage ist, glaube ich, nachher immer so ein bisschen, welche Dinge, um was kümmert sich Zendesk nachher, wie kleinteilig wird Zendesk nachher? Also wenn wir jetzt mal die großen Brocken uns angucken, das ist ja ein Messenger, ist etwas, was alle brauchen, mhm, und was alle auch weiter treiben werden. Standard-Arbeitsplatzumgebung ist etwas, was alle brauchen. Videoconferencing-Lösung, das sind alles Dinge, die, glaube ich, die breite Masse in den nächsten Jahren brauchen wird. Und man muss sich nachher überlegen, wir wollen ja mit Zendesk auch nicht dahin gehen, dass wir bewusst nur einzelne Produkte fördern, sondern wir wollen ja bewusst Alternativen schaffen. Das heißt, wir müssen uns ja auch darum kümmern, dass man eine Second Source hat, und das beispielsweise, um mal Videoconferencing Jitsi oder BigBlueButton zu nennen, dass beide irgendwie funktionieren und beide am Markt sind und beide weiterentwickelt werden, damit man nicht sich perspektivisch dann zwar Open Source basiert, aber trotzdem wieder auf ein Produkt festlegt. So. Sondern da müssen wir schon dafür gucken und wollen auch mit Zendesk dafür Sorge tragen, dass wir schon auch für das, was wir an Produkten, die ich jetzt mal benötigen, an Open-Source-Produkten benötigen, da auch immer eine Second Source irgendwie in der Hand haben. Also das auch möglichst zweigleisig zu fahren. Und ich glaube schon, dass man mit diesen größeren Punkten, die man einfach hat, wie gesagt, wir wollen das über eine Roadmap ja gemeinsam festlegen, auch mit den Beteiligten, wo man sich drum kümmert, was die nächsten Jahre ansteht, was wichtige Produkte sind, wo wir große Abhängigkeiten haben, die wir auflösen müssen, wo wir Alternativen für brauchen, die es vielleicht jetzt gerade gar nicht gibt im Open-Source-Bereich, das zur Verfügung stellen. Und dann mache ich mir aktuell zumindest wenig Sorgen, dass man irgendwann in die Diskussion kommt, okay, ich will das aber nicht, oder ich nutze es weniger, oder ich habe bei mir nur 3 Nutzer im Land, die es nutzen, und du hast 20, also musst du mehr bezahlen. Das ist ja schon mal nach Königsteiner Schlüssel, gibt es ja diese Aufteilung beispielsweise ja schon zwischen den Ländern. Und sollte es nachher wirklich zu dem Punkt kommen, dass es einzelne Produkte gibt, wo man sagt, das braucht nur der Bund oder das braucht nur Land A, Land B, Land C, kann man das ja immer noch, ich sage jetzt mal, projektfinanziert machen. Aber momentan glaube ich nicht, dass dieser Fall so schnell eintreten wird, weil ich glaube, aktuell brauchen wir so viele neue Dinge und müssen so viel umstellen, auch das Thema Cloudifizierung und so weiter und so fort, Webarbeitsplatz, dass wir uns erstmal um die großen, dicken Bretter kümmern müssen, die für alle da sind und haben auch alle Bedarf dran. Jetzt, meine Hörer wissen es, ich arbeite bei einem großen bayerischen öffentlichen IT-Dienstleister und Softwarehaus, das ist die AKDB, aber da gibt es auch noch die ComOne und die Dataport, die Ähnliches machen. Wie ist es, wenn so ein öffentlicher IT-Dienstleister eine Software entwickelt auf Open Source? Kann der die einfach in dieses Open Code Repository geben und einfach weiterentwickeln? Weil das wäre ja quasi dann an der Finanzierung von der Zendesk vorbei. Ja, klar kann er das. Das ist ja das Code-Repo, ist ja für alles da. Nicht nur Produkte, die von Zendesk kommen, dürfen da rein. Da darf alles rein und soll auch alles rein. Das ist ja quasi dann dafür bewusst gemacht, dass wir, wenn unterschiedliche beteiligte Projekte machen, sollen die diese ja auch nutzen können und zur Verfügung stellen können. Und natürlich soll, wenn eine AKDB oder Command Dataport oder wer auch immer etwas oder eine ITNRW etwas entwickelt, die das da reinstellen und dann auch da weiterentwickeln. So ist es dann ja auch greifbar für alle Beteiligten wieder und greif nutzbar. Und vor allen Dingen, ich sag mal, im kommunalen Bereich ist es ja schon so, dass viele Dinge wiederverwendet werden können und mehrfach verwendet und mehrfach benutzt werden. Also, keine Ahnung, wir hatten letztens ein Beispiel, ich weiß, dass die Kollegen aus Berlin Terminvergabetool entwickelt hatten, auf Open Source basiert. So, das war jetzt in den letzten Monaten und Wochen schon etwas, was gerne mehrere Leute gebraucht haben. So, also dann sollte man sowas im Code-Repo zur Verfügung stellen. Man muss natürlich vorher gucken, dass man so ein bisschen das Thema lizenzrechtliche Rahmenbedingungen klärt. Da haben wir entsprechend auch für die Plattform Rahmenwerke jetzt schon geschrieben. License Compliance und so weiter und so fort, was da vorliegen muss, damit man den Kollegen auch eine Handreiche geben kann, unter welchen Rahmenbedingungen legst du es auch sauber und richtig danach ab, damit auch alles wieder weiter benutzen kann. Aber klar, alle sollen da alles ablegen dürfen an Projekten. Nur, ich sag mal, wir werden von Zendesk ein paar der großen Projekte, wo die breite Masse auch etwas Bedarf dran hat, sag ich mal, dafür werden wir bei Zendesk sorgen. Wir können nicht für jede jedes Kleinst für jede Kleinstapplikation, für jede Kleinstanwendung zuständig sein. Das wird nicht funktionieren. Aber könnte ich mich jetzt als Veröffentlicher quasi bewerben darauf, dass ihr mein Projekt, was vielleicht bundesweit Interesse hat, dass das finanziert wird durch euch? Ja, die Frage ist nachher, warum läuft es so rum, dass wir Projekte suchen oder dass ihr Projekte anmeldet? Ich glaube, beide Wege sind möglich. Weil natürlich, wir haben es immer so ein bisschen scherzhaft genannt, wir müssen natürlich auch gucken, was in den Hinterhöfen läuft. Also welche Projekte sind gerade gut, was läuft sonst drumherum und wie können wir diese Projekte fördern? Und da sind sicherlich solche Sachen auch dann gefragt, okay, ich biete etwas an, ich habe hier etwas, das ist relevant für alle. Terminvergabe ist ja so ein schönes Beispiel. Deswegen, da stelle ich etwas zur Verfügung, das könnt ihr entsprechend bei euch im Repo entsprechend dann zur Verfügung stellen für alle Beteiligten, die könnt ihr dann nachnutzen und weiterentwickeln gemeinsam so. Also beide Wege werden möglich sein. Das eine ist natürlich das Standardmäßige und ist natürlich, wir beauftragen etwas, weil wir wissen, der Bedarf ist da und lassen es weiterentwickeln. Das zweite ist natürlich dann, jemand liefert etwas zu und möchte es entsprechend dann für alle zur Verfügung stellen. Du hattest vorhin schon das Thema Lizenzen angesprochen. Jetzt hat ja die EU ganz speziell eine Lizenz, eine Open-Source-Lizenz für die öffentliche Verwaltung veröffentlicht oder gestaltet, die EUPL. Wird alles, was in diesem Repository steht, unter der gleichen Lizenz, vielleicht sogar der EUPL, veröffentlicht? Oder ist das, kann da jeder quasi nach Gutdünken selbst die Lizenz vergeben? Also ist es nicht so, als würden wir eine zentrale Lizenz vorschreiben, sondern was wir versuchen ist, ich glaube, es gibt Lizenzen, gibt es, ich glaube 170, 172, ich weiß nicht mehr genau. Also es gibt eine ganze Menge und wir versuchen im Endeffekt da ein bisschen das Licht anzumachen und zu sagen, was gibt's denn alles und was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und natürlich kann dann jeder seine Projekte unter seinen Lizenzen da reinstellen, weil wir können ja keinem vorschreiben, unter welcher Lizenz das zu laufen ist. Also wenn wir jetzt beispielsweise Geld, ich weiß ehrlich gesagt selber gerade nicht, welche Lizenz es ist, aber wenn wir Jitsi weiterentwickeln lassen würden und würden entsprechend dafür Geld geben, würden die das ja nicht per se unter einer anderen Lizenz machen. Also wenn wir eine Firma finden, die das weiterentwickelt, würden die ja nicht eine komplett neue Lizenz dafür nehmen, sondern würden es unter der bestehenden ja weiterentwickeln. Wir versuchen im Endeffekt so ein bisschen Rahmenwerk und Handlungsspielraum den Leuten zu erklären, unter welchen Rahmenbedingungen macht es denn Sinn und was ist gut und was ist schlecht und was, also schlecht ist auch der falsche Begriff, aber was ist einfach und handelbar und nachvollziehbar, weil natürlich auch unterschiedliche Lizenzen unterschiedliche Komplexität irgendwie haben. So. Okay. Also aber wir schreiben nicht vor, dass es alles unter der EU-Lizenz läuft. Also ihr erklärt auf und empfiehlt quasi. Ja, genau. Okay. Jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal so leicht angeschnitten, schon konkrete Projekte, den einheitlichen Arbeitsplatz zum Beispiel. Kannst du dazu was erzählen, was da die Idee dahinter ist und was da vielleicht schon gibt? Also die Idee ist im Endeffekt, eins der Projekte, um die wir uns kümmern wollen, ist das Thema souveräner Arbeitsplatz. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir in vielen Bereichen momentan von einem großen Hersteller abhängig sind und wir sagen, okay, wir brauchen eine Alternative dazu. Da gibt es ja auch schon viele Initiativen. Eine große Initiative ist beispielsweise ja Phoenix Dataport, die ist den meisten ja bekannt. Und im Endeffekt haben wir gesagt, okay, wir nehmen das, was gerade bei Phoenix da ist und wollen es gemeinsam auch mit Dataport, aber auch mit vielen anderen Beteiligten, auch mit vielen anderen Bundesländern gemeinsam fortentwickeln. Und wollen quasi einen souveränen Arbeitsplatz schaffen. Jetzt muss man wieder sagen, einen souveränen Arbeitsplatz heißt nicht, dass ich nachher einen Monolithen schaffen will, sondern wir wollen im Endeffekt aus verschiedenen Puzzleteilen zusammengesetzt einen Arbeitsplatz haben, der modular ist, der auf offenen Standards, offenen Schnittstellen basiert, sodass ich nachher auch A gegen B tauschen kann, der aber auch eine vernünftige Oberflächenintegration bekommt, damit er auch eine gute Nutzbarkeit, eine gute Usability hat, um halt auch die breite Masse der Nutzerinnen und Nutzer mitzunehmen, so ein bisschen, weil der beste Client bringt nichts, wenn ihn keiner nutzen kann. So, wenn ich den technisch ausgefeilt habe und ihn nachher keiner verwenden kann, bringt das einfach nichts. So, und was wir gemacht haben, ist mittlerweile mit 10 Bundesländern und dem Bund, also mit den CIOs, eine Vereinbarung aufzusetzen, die ist auch veröffentlicht worden, zum souveränen Arbeitsplatz. Also wir wollen gemeinsam an einem souveränen Arbeitsplatz arbeiten. Da werden jetzt hoffentlich auch noch mehr Bundesländer dazukommen, sodass wir dann gemeinsam so ein Projekt aufsetzen. Wir haben auch schon den ersten Projektplan entwickelt, dafür Kostenabschätzungen gemacht. Und dann, Zielkorridor ist bis Ende 2023 so eine erste webbasierte Alternative quasi zum aktuellen Arbeitsplatz von Microsoft aufzusetzen. Also wie schaffen wir es quasi webbasiert eine Alternative zu Office 365 hinzusetzen, die den Bedarf der meisten, muss man immer sagen, weil natürlich hat jeder seine Spezialsurface, seine Spezialanwendungen, Aber die grundsätzliche Anforderung an Produktivität, an Kollaboration und Kommunikation sind eigentlich bei allen gleich. Und die sind dann gespickt mit ein paar Rahmenbedingungen noch, die, keine Ahnung, Verschlüsselungssoftware und so weiter und so fort, die da rechts und links nochmal dran müssen. Und das wollen wir im Endeffekt einmal jetzt aufsetzen. Wir wollen es gemeinsam machen. Dieser Dataport ist dort im Endeffekt so ein bisschen die Absprungbasis, von der wir loslaufen wollen. Wir wollen das ganze Thema aber größer aufsetzen und auch bewusst mit mehr Bundesländern gemeinsam treiben und auch mit dem Bund gemeinsam treiben. Und das ist zum Beispiel eines der großen Projekte, wo wir sagen, okay, dafür ist Zendis eigentlich ideal, weil es ist der zentrale Arbeitsmuskel, der das Thema koordiniert, der auch dann von allen Beteiligten die Mittel hat, damit diese Mittel auch dann zentral verwaltet werden können, gesteuert wird. Wer kümmert sich um welches Puzzleteil, wer entwickelt das weiter? Wir müssen vorher festlegen, auf welchen Standards wir basierend agieren. Das heißt, das haben wir jetzt auch mit der OSBA beispielsweise abgestimmt. Wie müsste so eine Architektur grundsätzlich aussehen, damit ich auch modular bin? Wohl wissen natürlich, dass nicht mit Plug and Play ich einfach die Videokonferenz A gegen B austauschen kann, aber dass es grundsätzlich möglich ist und dass auch das, was jeder heutzutage standardmäßig kennt, ich öffne mein Outlook und kann dann über einen Kalender eine Besprechungseinladung aufklicken, gehe dann in die Videokonferenz rein oder gehe in den Chat rein und so weiter und so fort, dass wir diese Funktionalitäten dann auch wirklich abbilden können. Dafür brauchen wir die Schnittstellen, dafür brauchen wir die Standards, die APIs und Co. Und das wollen wir jetzt wirklich aufsetzen als erstes großes Projekt, sage ich mir jetzt mal, was Zendis dann auch entsprechend treiben soll, weil das etwas ist, was, glaube ich, für die Gesamtverwaltung relevant ist. Wohl wissend, dass es da auch schon viel Vorarbeiten gibt. Aber wie gesagt, jetzt versuchen wir es halt etwas größer aufzuziehen und mit mehr Geld vielleicht dahinter das Thema etwas größer aufzusetzen. So. Ist dieser webbasierte Ansatz nicht ein kleines Stück zu kurz gesprungen? Weil so ein Browser muss ja auch irgendwo laufen. Also muss ich ja wieder irgendein Betriebssystem irgendwo haben. Und ja. Da ist momentan immer noch Microsoft ganz vorn und die wenigsten arbeiten zum Beispiel mit Linux. Ja, alles gut, hast du vollkommen recht. Die Frage ist, womit fängt man an? Und womit habe ich die größte Chance einer Migration nachher? Also auch das ist ja etwas, man muss ja auch nachher überlegen, wie schaffe ich es, mit einem geringeren Aufwand erstmal anzufangen, die Arbeitsumgebung zu ändern. Welches Betriebssystem im Nachhinein dahinter hängt und wie ich das nachher ändere, ist, glaube ich, also muss getan werden, muss auch angegangen werden, gar keine Frage. Aber es ist, glaube ich, viel vereinfacher, das anzugehen, wenn man vorher der breiten Masse an Nutzern quasi eine neue Arbeitsplatzumgebung aufgebaut hat, aufgesetzt hat, dann ist das Betriebssystem danach. Da müssen sich Leute drum kümmern, gar keine Frage. Das ist aber, ich sag mal, das ist das, was die IT-Ebene dann nachher leisten muss. Aber ich glaube, um die breite Masse mitzunehmen, brauchen wir erstmal eine vernünftige Oberfläche, einen vernünftigen Arbeitsplatz, damit wir auch, muss man auch ganz klar sagen, in allen Bereichen auch zeitgemäß arbeiten können. Weil ich glaube, das Thema kollaboratives Arbeiten ist jetzt auch noch nicht überall so wirklich durchdrungen worden. Und auch was das Thema Nutzung von Messengern, Videokonferenzlösungen, vernünftige Whiteboard-Lösungen und so weiter und so fort, da sind wir noch nicht alle da, wo andere Unternehmen beispielsweise mittlerweile sind. Also da müssen wir, glaube ich, allgemein, vielleicht nicht alle, aber zumindest im größten Teil noch ein bisschen nachholen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, dann gibt es ja noch das ganze dicke Brett der Fachverfahren. Da gibt es ja mannigfaltige, nicht nur im kommunalen Bereich, auch im Länder- und auch auf Bundesebene, da gibt es ja mannigfaltige Fachverfahren und die sind teilweise uralt. Ich habe von COBOL-Lösungen gehört, die immer noch verwendet werden, gerade so im Finanzbereich. Das ist auch noch ein Thema, was wir irgendwann mal angehen müssen. Ja, das Thema Entkopplung der Fachverfahren ist etwas, was wir aus meiner Sicht so oder so angehen müssen. Also das müssen wir schon länger angehen. Ich weiß auch, ich habe 2 Jahre lang in der Gesamtprojektleitung der IT-Konsolidierung gesessen und kenne das Thema Fachverfahren. Wir hatten auch immer schön so ein schönes Fachverfahren. Das war eine Türsteuerung für Hühnerställe, die auf Windows 95 lief. So, dass man so etwas nicht so einfach von heute auf morgen cloudifiziert und dann ist gut und dann ist weg. Das ist auch alles klar. Aber wir müssen einfach mal mit den Themen jetzt anfangen, weil wir müssen es sowieso. Also auch wenn wir zukünftig Office 365 Dienste beispielsweise nutzen wollen und das Ganze cloudbasiert nutzen wollen, auch dann müssen wir die Fachverfahren entkoppeln. Auch dann haben wir große Herausforderungen in vielen Bereichen, wenn wir es in der breiten Masse nutzen wollen. Also das Thema steht uns, glaube ich, so oder so vor der Brust. Und wir sollten und müssen es eigentlich damit angehen, dass wir anfangen, Stück für Stück die Fachverfahren zu entkoppeln. Dass das nicht ganz leicht wird und dass das nicht von heute auf morgen geht und wir auch mit Legacy-Anwendungen uns ganz, ganz viele Gedanken machen müssen, wie kriegen wir das hin? Vollkommen klar, aber man muss irgendwann auch mal anfangen und dann gucken. Also das ist etwas, wo ich sage, wenn wir nicht mal beginnen und Schritt für Schritt uns vortasten. Und so kleiner Schritt ist das Thema webbasierter Arbeitsplatz, glaube ich, für alle noch nicht mal. Mhm. Da kommt noch ganz viel hinterher. Und natürlich haben wir, ich sag mal, im ministeriellen Bereich eine E-Akte, die angebunden werden muss, sonst kann der Ministerialbeamte nicht arbeiten. Bei den Kommunen ist es was anderes, wieder bei den Ländern ist auch was anderes. Ja, müssen wir tun. Müssen wir aber, glaube ich, sowieso die nächsten Jahre. Von daher ist das etwas, was uns so oder so blüht. Und dann sollten wir es lieber jetzt machen und direkt auf offene Standards, auf offene Schnittstellen setzen, damit wir nicht wieder in die nächste Vendor-Login-Falle rennen. So. Jetzt noch ein Thema, was ich gefühlt die letzten 3 Jahre in fast jeder meiner Sendungen anspreche, das Thema OZG. Gefühlt beschäftigt sich jeder, der irgendwie Software programmiert für die öffentliche Verwaltung, derzeit mit Lösungen für OZG. Auch in dem neuen Punkteplan von unserem Bundes-CIO war deutlich, dass OZG-Umsetzung auf Basis von Open Source geschehen soll. Ist die Hoffnung da, dass man mit so einem, zum Beispiel so einem offenen Code-Repository hier mehr Fahrt auf die Straße bringt? Und welche Rolle spielt Zendis dann in dem Thema Open-Source-Umsetzung? Also mal vorweg, Zendis war auch Teil des neuen Punkteplans neben dem OZG, auch wenn das der eine oder andere überlesen hat vielleicht. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, es sind verschiedene Maßnahmen, die wir zusammenführen müssen, damit wir mehr Open Source kriegen. Ich glaube, das eine ist einmal, dass wir eine Institution gründen müssen, die sich wirklich darum kümmert, mehr Open Source für die Verwaltung zu bekommen, im großen Stil. So, das soll Zendis machen. Der zweite Punkt ist der, wir müssen einen Ort schaffen, wo gemeinsam kollaborativ an solchen Sachen gearbeitet werden soll. Das ist das Thema im Code-Repo. Der dritte Punkt ist aber auch, glaube ich, der, dass wir einheitliche Standards vorgeben müssen für Softwareentwicklung, damit auch die Leute, die Software entwickeln, auch für OZG entwickeln, auf einheitlichen Basis bringen. Das ist das Thema, was wir in der deutschen Verwaltungscloud-Strategie auch gerade vorantreiben. Also Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch Leute, die für OZG entwickeln, wissen, unter welchen Rahmenbedingungen muss ich das eigentlich tun? Was ist denn die Zielarchitektur? Wo muss ich mich hinentwickeln? Und ich glaube, wenn man diese ganze Community befeuert, das gesamte Ökosystem befeuert, ein Ort schafft, wo zusammengearbeitet werden kann an Projekten und wenn wir dann auch die entsprechenden Vorgaben für Softwareentwicklung denen auch an die Hand geben können, bis hin zu einer Plattform, wo gemeinsam an solchen Softwarelösungen auch gearbeitet werden kann, dann schaffe ich, glaube ich, Rahmenbedingungen, die dafür Sorge tragen können, dass auch der, es ist ja auch Ziel der OZG-Lösung, mehr Open Source einsetzen, dass ich da auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffe, die das auf jeden Fall erleichtern, das auch umzusetzen nachher. Was ich mir auch ein gutes Thema vorstellen kann, ist das ganze Thema Schnittstellen. Also es gibt ja die COSIT, die ja momentan den XÖV-Standard hier pflegt oder der Wächter über die XÖV-Standards ist. Ich denke, die ganzen XÖV-Standards und Beschreibungen, die werden genau sehr gut aufgehoben in diesem Open Code Repository, wo jeder dran mitarbeiten kann, wo jeder alles detailliert einsehen kann und auch quasi seinen Senf dazugeben kann. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Was wir gerade machen, ist im Endeffekt, wir testen das gerade mit der DVS. Also wir haben jetzt die deutsche Verwaltungscloud-Strategie, wo wir eine Zielarchitektur für erarbeitet haben. Die setzen wir quasi gerade, also die Dokumente dafür versuchen wir im Code-Repo abzulegen, wo natürlich jetzt auch noch nur begrenzt Leute darauf Zugriff haben. Wie gesagt, wir sind doch im Proof-of-Concept-Status. Aber darüber wollen wir das genau nachher auch regeln, dass wir entsprechend solche Dinge, die wir gemeinsam erarbeiten, von verschiedensten IT-Dienstleistern darüber auch dann zur Verfügung stellen können, dass man gemeinsam daran arbeiten kann, weiterentwickeln kann. Und wie gesagt, mit dem Thema deutsche Verwaltungscloud-Strategie und dem Proof of Concepts, die wir gerade auch umsetzen, machen wir das genau da. Also das ist quasi der Ort, wo dann die Dokumentation gemeinsam fortgeschrieben, entwickelt wird, damit man sich auch da dann gemeinsam an diesen Dingen reiben kann und dann zum guten Ergebnis herankommen kann im Idealfall. So. Oh, da komme ich ins Träumen. Gemeinsames Arbeiten, wo findet das auch noch statt auf Bundesebene? In der Gesetzgebung? Also so ein Gesetzgebungs-Git, das wäre doch auch mal ein Ding. Da gab es mal, ich weiß nicht. Es gibt ja das Thema E-Gesetzgebung und wo man überlegt, wie man das gemeinsam aufsetzt. Also da gibt es schon einen Dienst. Da musst du mich jetzt aber nicht fragen, wie der genau aussieht und was sie da genau machen. Ich weiß auch nicht, ob er auf Open Source ist. Aber da gibt es schon entsprechende Ideen, wie E-Gesetzgebung kollaborativ zukünftig vernünftig laufen können. Also da gibt es eine rechte Dienstekonsolidierung, einen Dienst, aber ich weiß jetzt die Details nicht dazu. Aber ja, es gab mal ein Community-Projekt, das war das Bundes-Git. Da hat man das Grundgesetz quasi auch schön die einzelnen Iterationen sehen können von dem Grundgesetz. Es war ein tolles Projekt. Ist leider ein bisschen eingeschlafen, funktioniert nicht mehr. Aber so könnte ich mir Gesetzgebung vorstellen. Aber das war jetzt eher ein Abschweifen ins Nicht-Technische. Genau, wir haben jetzt Arbeitsplatz, haben wir. Wir haben Repo, wir haben Zendis, wir haben Open Source Lizenzen. Was haben wir jetzt noch vergessen? In meiner Liste habe ich jetzt erstmal gar nichts weiter so viel stehen. Außer vielleicht noch die Idee oder die Frage, wie bekommt man oder wie macht man Community Building in so einem Fall? Also ich kann mir so, was ich immer als Argumente höre, das interessiert sich doch keiner für ein Finanzverfahren vom Bund. Das hat doch keiner Lust, irgendwas mitzumachen. Das kann doch keiner außer der Bund verwenden. Oder einen Antrag auf Kindergeld, ja, das können halt nur die Kommunen verwenden. Wozu soll da irgendeiner mit dran rumschreiben? Wie schafft man dann so ein Repository und tatsächlich auch noch eine Community dazu, die sich dafür tatsächlich interessiert? Ja, das war das, was ich vorhin mit Zendis auch meinte. Wenn man da wirklich sich überlegt, okay, wo sind die Punkte, wo muss ich angreifen im Sinne von, wo muss ich vielleicht mal ein Event machen, wo muss ich Leute einladen, wo muss ich Dinge bewusst befördern und befeuern auch, und wo muss ich auch, das ist auch ganz wichtig, internationale Kooperation ansteuern. Also Kindergeldantrag gibt es auch in anderen Ländern. Die heißen dann zwar anders und da ist auch eine andere Sprache dahinter, aber das Grundprinzip ist ähnlich. Und das gibt es, da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen gucken, ein bisschen über die Landesgrenzen hinweg gucken. Das machen wir auch gerade übrigens schon. Also wir haben, ich sag mal, als ministerielle Aufgabe und Vorläufer von Zendis auch so ein bisschen auf EU-Ebene Gespräche mit den Franzosen, mit den Niederländern, mit Österreich. Selbst die UN überlegt gerade, wie sie das Thema etwas mehr forcieren kann, Open Source. Weniger aus dem Souveränitätsgedanken, mehr aus dem Thema, wie kann ich lizenzfrei auch Drittländerstaaten unterstützen, was kann ich da irgendwie tun. Aber im Endeffekt gibt es ganz viele verschiedene Beteiligte international, die sich gerade um das Thema auch kümmern. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, mal zu überlegen, wenn ich eine deutsche oder nationale Community für ein Thema habe, wie sieht es denn um Europa drumherum aus und in Europa aus? Also kümmern sich noch andere um das Thema und die miteinander zu vernetzen und da auch vor allem mal zu gucken. Das eine ist ja, ich nenne es mal bewusst, die Ministerialverwaltung. Und das zweite ist ja dann die operativere Ebene, die wir dann in so einem Zendis irgendwie bündeln können, was andere Länder jetzt ja aufbauen. Mit dem sogenannten Open Source Program Offices. Ne? Also das ist ja etwas, was ja auch nicht nur bei uns existiert in der Verwaltung, das gibt es ja auch in verschiedenen Industriezweigen schon, sei es nach Porsche und sowas, die sowas ja auch für sich entdeckt haben, oder entdeckt haben ist der falsche Begriff, die haben es, glaube ich, vorgemacht und wir laufen jetzt hinterher mal wieder. Aber das ist etwas, was andere ja auch schon nutzen. Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach mal international ein bisschen mehr gucken und dann auch gucken, da gibt es sicherlich eine Community dafür. Vielleicht sitzt sie nicht nur in Deutschland, vielleicht sitzt sie woanders. Vielleicht gibt es andere Bereiche, die Interesse an den Themen haben. Und wie bringen wir die Leute dann wenigstens zusammen? Und das ist, glaube ich, auch eine der Aufgaben, wo wir das ein bisschen mehr koordinieren sollten und übergreifend koordinieren müssen. Und Zendis soll tatsächlich eine ganz zentrale Einheit sein, oder wird es da quasi so Ableger auch in den einzelnen Bundesländern geben, um das so ein bisschen föderal aufzubauen? Nee, wir wollen es schon als zentrale Einheit gestalten. Ich sag mal, wie man das nachher örtlich sortiert, ist eine ganz andere Nummer. Und wie man im Zuge von Homeoffice, mobilem Arbeiten, digitalen Arbeiten überhaupt die Leute nach in einem Ort haben braucht, habe ich auch eine ganz andere Meinung zu. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man erstmal sagt, okay, wir haben eine zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten. Die finanzieren wir zentral, weil wir gemeinsam ein Ziel verfolgen. Wir wollen gemeinsam souveräner werden und wir wollen mit Zendis in der ersten Ausbaustufe um das Thema Open Source kümmern. Deswegen geben wir da auch gemeinschaftlich Geld rein und dann haben wir auch nachher alle wieder was davon. Und das jetzt irgendwie in dezentrale, kleinere Labore aufzustricken, ich glaube, den Zustand haben wir teilweise jetzt ja schon. Weil, wie du schon gesagt hast, die AKRDB macht, ComOne macht was, Dataport macht was, ITZ-Bund macht was, BWI macht was und so weiter und so fort. Aber diese verschiedenen kleinen Puzzleteile zu synchronisieren und zu koordinieren, das macht, glaube ich, Sinn, dass wir das nachher in einer zentraleren Einheit machen. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie eine Behörde mit 150 oder 200 Mann aufzubauen, sondern wir sprechen momentan so von 60 bis 70 Mann, die wir dort aufsetzen wollen für die verschiedenen Themenstellungen, die dann aber auch flächendeckend zur Verfügung stehen und Unterstützungsleistungen bieten können. Und der Großteil ist natürlich dann irgendwie Projektmanagement und IT-Projekte leiten und gestalten, um halt diese Dinge nach vorne zu kriegen und zu koordinieren. Ja, das wäre auch ein schönes Projekt in Zeiten von Ressourcenmangel, dass man quasi aus den öffentlichen Entwicklungseinrichtungen tatsächlich an einer Software arbeitet. Also dass die ComOne, die AKDB, das ITZ-Bund gemeinsam an einer Lösung entwickeln und es vielleicht nur noch einen zentralen Projektmanager gibt. Ja, das ist das Ding, was ja gerade schon läuft. Also das Thema Messenger ist ja, glaube ich, also da verrate ich kein Geheimnis, glaube ich, dass es verschiedene Länder gibt, verschiedene Institutionen, die sich beispielsweise gerade um das Thema Matrix-Messenger kümmern. Also nicht nur den Messenger, auch um das Protokoll dahinter natürlich, aber warum muss das alleine passieren? Also warum, also ich sag's mal ganz platt, wenn die BWI das macht, warum kann das nicht Dataport genauso nutzen? Warum muss Dataport das Gleiche machen? Bloß weil es bei der BWI der Hintergrundcamouflage ist, das kann nicht der Grund sein. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Dinge, wo wir die Dinge zusammenlegen können und können sagen, okay, wir entwickeln jetzt gemeinsam daran, eine zentrale Stelle kümmert sich, steuert aus und ihr habt natürlich nachher als IT-Dienstleister einen gewissen Spielraum noch, die Dinge zu modifizieren, also jetzt übertrieben wieder gesagt, Stichwort Camouflage Hintergrund, das könnt ihr selber einrichten, aber die Grundkonfiguration ist doch bei allen gleich, also warum sollen wir da an verschiedensten Stellen Personal reinstecken, Ressourcen reinstecken, wenn wir es auch zentralisieren könnten für Dinge, die wir sowieso alle brauchen und nur für unsere selber, unsere persönlichen Anforderungen ein Stück weit modifizieren müssen. Geht aber auch da wieder nur darum, das Produkt zu entwickeln. Es geht nicht darum, nachher einen zentralen Betrieb vorzuhalten, sondern es geht einfach darum, die Verfügbarkeit einer Alternative so zu gestalten, wie es jetzt läuft. Und ich weiß von Dataport ja auch zum Beispiel, dass sie bei Jitsi viel, viel Energie reingesteckt haben, dass Jitsi jetzt Breakout-Sessions hat und so weiter und so fort. Es ist super, dass sie das gemacht haben und total wichtig. Was ist denn, wenn parallel das noch 13 andere Leute gemacht haben auf Länderebene? Das macht ja keinen Sinn. Ja, das ist ja immer, sollen wir koordinieren. Und das ist ja immer einer meiner großen Kritikpunkte an dem ganzen Thema OZG-Umsetzung. Also da passiert so viel parallel und letztendlich müssen wir auch bedenken, das sind alles Steuergelder. Das ist alles Steuergeld, was hier für ein Thema mehrfach ausgegeben wird und das hat eigentlich kein Steuerzahler verdient. Nee, hilft auch keinem was. Also vielleicht den Unternehmen, die danach Geld für kriegen, das mag wohl sein, aber es hilft zumindest dem Steuerzahler nicht und es hilft auch der Sache, glaube ich, daran nicht. Dann lieber die Energie bündeln, die Fachkompetenz bündeln und dann dafür Sorge tragen, dass wir das Thema professionell treiben. So. Okay, jetzt wieder zurück. Hast du noch offene Themen oder hast du noch Punkte, die du unbedingt noch ansprechen möchtest, weil wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich durch viele Bereiche durchgegangen. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Punkte haben wir besprochen, die meisten Sachen habe ich erzählt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man neben diesen ganzen technischen Sachen, die man jetzt treibt und wo ich auch wirklich der festen Überzeugung bin, wir brauchen dafür eine zentrale Institution, die Dinge auch koordiniert und auch vorantreibt, die auch, das muss man glaube ich auch nochmal zu sagen, möglichst politisch entkoppelt ist. Also es geht nicht darum, diese GmbH, und deswegen wollen wir auch erst eine Stiftung machen, an irgendeiner Fachaufsicht anzuhängen, an irgendeine Behörde, um sie dann wieder den politischen Einflüssen zu unterstellen, sondern wir sagen, okay, wir gründen hier eine eigene Institution, die muss sich losgelöst um das Thema einigermaßen kümmern, die hat irgendwie, klar, hat die einen Aufsichtsrat und Steuerungsgremium, alles gut, aber nicht der politische Einfluss, damit wir das Thema auch vernünftig treiben, damit wir auch ein Ansprechpartner für die Community sind und auch ernst genommen werden von außen. Das ist mir ganz wichtig. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich nehme bis jetzt von allen Beteiligten, sei es auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene, wahr, dass das alle für eine gute und für die richtigen Weg halten, dass wir diese Dinge mal bündeln und gemeinsam losschieben. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch nach der Regierungsbildung auf Bundesebene auch schnell jetzt ans Fliegen kommen und in die Umsetzung kommen, in die Gründung kommen. Wie gesagt, wir arbeiten operativ schon durch das Code-Repo mehr oder weniger, das wir jetzt ja gerade pilotieren, schon die erste Ausbaustufe mehr oder weniger, treiben Dinge wie einen souveränen Arbeitsplatz parallel schon. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, dass die Masse der verschiedenen Maßnahmen, die man gerade treibt, technisch viel helfen. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Umdenkprozess, glaube ich, wichtig ist. Und da müssen wir, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten noch eine Menge Arbeit leisten, alle miteinander, dass wir auch auf allen möglichen Ebenen Open Source und auch offene Standards, offene Schnittstellen nicht als Teufelswerk den Leuten erzählen, sondern sagen, hier, das ist eigentlich die Zukunft, da müssen wir hin. Weil auch, ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, wo so viel Innovation gerade passiert wie im Open Source Bereich. Ja, das stimmt. Und davon sind wir leider in vielen Bereichen abgeschnitten. Wenn jetzt einer der Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Informationen zu Zendis haben möchte, gibt es da schon was online? Wo findet man was? Also grundsätzlich stellen wir das, was wir haben und auch die Beschlüsse, die es gibt, auf CIOBund.de zur Verfügung. So. Da liegen eigentlich die meisten Dinge, was wir da haben an Beschlüssen, an Konzepten, die sind frei verfügbar. Auch das gesamte Organisationskonzept Zendis ist frei verfügbar. Also das ist eigentlich alles sehr transparent abrufbar über die CIOBund-Seite. Wunderbar, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst.